Ich schau dich nur an, mich blendet das Licht. Ich brauch deinen Schutz, ich möchte dich beschützen. Ich hab dich nötig, will dich nicht benutzen. Zugestehen, dass all meine Gedanken sich nur um dich drehen. Ich brauch deinen Schutz und möchte dich beschützen. Ich hab dich nötig, möchte ich nicht benutzen. Ich hab dich nötig, will dich nicht mehr.